Warum können wir sagen, dass wir Kinder Gottes sind? Wir sind Kinder Gottes erstens, weil er uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat und uns durch seine Vorsehung erhält und regiert. Ja. Über den Menschen, die von dem Vater abstammen und der sie erhält und regiert, also erzieht. Zweitens, weil er uns auf besonderem Wohlwollen in der Taufe, aus besonderem Wohlwollen in der Taufe, als Brüder Jesu Christi und zusammen mit ihm als Erben der ewigen Herrlichkeit angenommen hat. Göttliche Adoption durch die heiligmachende Gnade, die wir in der Taufe empfangen haben, wo wir Jesus Christus gleich werden, gleichgestaltet, ähnlich wenigstens. Und zusammen mit Christus sind wir, wie der heilige Paulus ja auch ausdrücklich schreibt, Miterben der ewigen Herrlichkeit.